è la volta del professore Joachim Ringleben, il quale insegna all'Università di Göttingen, alla Facoltà di Teologia, ha dato dei contributi molto importanti di storia della teologia, in particolare sul tema del peccato in Hegel e in Kierkegaard, ha parecchi scritti su Kierkegaard importanti, ma soprattutto ritengo fondamentale l'edizione critica, il commento e l'interpretazione della malattia mortale di Kierkegaard in tedesco. Quindi sono lieto di dare la parola al professor Ringleben. Liebe Kolleginnen und Kolleginnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr, dass ich in Trient bin, weil ich Italia liebe und ich bewundere die Kunst und die Schriftsteller Italiens, auch Leopardi, il fratello di Kierkegaard in spirito. Ich werde mein großes Thema allein in Beschränkung auf die Christologie behandeln und kann auch das nur schlaglichtartig. Es liegt nahe dabei, von Kierkegaards philosophischen Brocken noch einmal auszugehen. Ich habe drei Punkte. Erstens das Paradox von Zeit und Ewigkeit. Zweitens Dialektik bei Kierkegaard. Und drittens Hegels Dialektik des Übergangs. Das Paradox von Zeit und Ewigkeit. Zweifellos ist für das christologische Thema die Frage nach dem Verhältnis von Zeit und Ewigkeit entscheidend. In dieser Perspektive diskutiere ich erstens das Denkprojekt der philosophischen Brocken und zweitens den Paradoxbegriff. Erstens. Mir scheint, das von Klimakus exponierte Denkprojekt lässt wesentliche Sachfragen offen. Schon die Charakterisierung des sokratischen Ausgangspunktes ist nicht eindeutig. Wenn es dazu heißt, bei Kierkegaard, jeglicher Ausgangspunkt in der Zeit ist eo ipso ein zufälliges, ein verschwindendes, eine Veranlassung, so ist nicht klar, ob das heißen soll, der Ausgangspunkt sei nur ein für sich gleichgültiger Darstellungsort der an ihm sich manifestierenden ewigen Wahrheit. Und wenn diese durch ihn veranlasst selber auf dem Plan ist, ist er überflüssig und bleibt gleichgültig zurück, wie eine Leiter nach Erreichung des Zieles. Dann wäre dieser Ausgangspunkt nur die zufällige Veranschaulichung einer selber zeitlosen Idee. Denkbar wäre prinzipiell auch eine andere Möglichkeit. Der zeitliche Ausgangspunkt ist zwar ein in die Wahrheit hinein aufgehobenes, aber darin als ewiges Moment aufbewahrtes. Es wird gleichsam mitgenommen und gehört zu der sich an ihm konstituierenden und mit sich zusammengehenden Ewigkeit selber hinzu. Diese ewige Wahrheit ist dann sie selbst und ihr anderes. Offensichtlich wäre ein solcher Gedanke für die Christologie höchst bedeutsam. Weil diese Alternative offen bleibt, geraten einige Formulierungen des Klimakus in das Zwielicht, ob sie objektiv im Sinne der zweiten Möglichkeit von einer Selbstvermittlung des Ewigen oder ob sie von der bloß subjektiven Wichtigkeit des Augenblicks in der Zeit reden. So wenn es heißt, dass der Augenblick wirklich die Entscheidung der Ewigkeit ist. Dass der Augenblick trotz seiner Vergänglichkeit entscheidend ist, bedeutet, er ist erfüllt von dem Ewigen, weil das Ewige in die Zeit kommt. Zwar muss der Entschluss Gottes von Ewigkeit her sein, ob er gleich vollbracht in der Zeit richtig der Augenblick wird. Hier wäre aber zu fragen, was dies Werden, das heißt die Menschwerdung, für Gott selber bedeutet. Am stärksten fühlbar ist diese Zweideutigkeit wohl in dem Satz Kierkegaards: Das Auftreten Gottes ist das Ewige des ewigen Anfang. Diese Ungeklärtheit haftet so gesehen schon der Titelfrage der philosophischen Brocken an. Dass es einen geschichtlichen Ausgangspunkt für ein ewiges Bewusstsein geben kann, dass ein solcher mehr als bloß geschichtlich zu interessieren vermag, dass man eine ewige Seligkeit auf ein geschichtliches Wissen gründen kann, das ist, wie es später heißt, darin begründet, dass das Ewige, das zuvor nicht war, in diesem Augenblick entstanden ist. Hier bleibt die Frage offen, wie sich das in diesem Augenblick entstandene Ewige selber zu dem Augenblick verhält, ob er dieser Augenblick für es Bedeutung hat oder nur für mich, der ich es in ihm in diesem Augenblick angetroffen und kennengelernt habe. Gilt also, dass der Augenblick in der Zeit entscheidende Bedeutung haben muss, nur subjektiv, nur für mich, sodass nur ich keinen Augenblick weder in Zeit noch Ewigkeit ihn werde vergessen können? Oder erinnert der ewige Gott selber in Ewigkeit sich des zeitlichen Augenblicks? Da Klimakus genau dies nicht zur Sprache bringt, ist schon die Grundfrage des ganzen Projekts auf dem Titelblatt mit dem Schein behaftet, eine bleibende Diastase von Geschichte und Ewigkeit vorauszusetzen. Der Autor behauptet dies zwar auch als Eigentümlichkeit des Denkens. Zitat, kein Erkennen kann zum Gegenstand haben dies Absurde, dass das Ewige das Geschichtliche ist. Aber er hat dabei die beiden ausdrücklichen Prämissen. Erstens, alles was geworden ist, ist eo ipso geschichtlich. Und zweitens, es ist des ewigen Vollkommenheit, keine Geschichte zu haben. Hier schlägt sich Kierkegaards Vorurteil auch über die Logik nieder, die nicht dialektisch sein darf, wie wir aus dem Begriff Angst wissen. In der Logik darf keine Bewegung werden, denn die Logik ist und alles Logische ist bloß. Und das Wort Übergang ist und bleibt in der Logik eine Geistreichigkeit. Das Ewige hat für Klimakus dieselbe Unveränderlichkeit wie die Notwendigkeit. Wenn sich aber Bewegung nicht sub specie eterni denken lässt, kann das Ewige selbst nicht derart bewegt oder Selbstbewegung sein, dass es das Geschichtliche in sich selber hätte. Damit sind wir zweitens beim Paradox. Es besteht darin, dass der Gott gewesen ist, was als geschichtliche Tatsache eine Tatsache ist, die in einem Selbstwiderspruch gründet. Nur für den Glauben soll diese paradoxe Tatsache Gegenstand sein, nämlich das Geschichtliche, das der Gott geworden ist. Das aber heißt, dies Paradox ist ein Paradox nur für den Verstand. Für einen Begriff der Ewigkeit Gottes selber ist es überhaupt nicht relevant. Das Paradox ist nur semeion antilegomenon, signum cui contradicetur, Zeichen des Widerspruchs, Lukas 2,34, weil es gerade das Widersprechende eins macht, Zitat, die Ewigsetzung des Geschichtlichen und die Geschichtlichsetzung des Ewigen ist. Aber diese letzte Formel bleibt unexpliziert und formell, weil die Art dieser Einheit im Übergehen des einen ins andere nicht denkend entfaltet wird. Geschichtlichsetzung des Ewigen ist gedanklich nicht vermittelt mit der geschichtslosen Vollkommenheit des Ewigen und daher bleibt auch die Formel von der Ewigsetzung des Geschichtlichen leer. Wegen dieser Abstraktheit bleibt es bei der formellen Behauptung, dass das Widersprechende eins ist, dass der Gott Mensch sei bzw. geworden sei, eine Behauptung, von der das Denken nur abprallen kann. Das Paradox soll uns unablässig mit dem Sachverhalt konfrontieren, dass jenes Faktum in einem Widerspruch gegründet sei. Ein absolutes Faktum, das absolute Paradox. Zumal als christologisches verstanden ist dies Paradox völlig abstrakt, weil geschichts- und ortlos. Dass der Menschensohn gerade in Israel auftrat, und dass die Trinitätslehre den Jahwe-Glauben voraussetzt, spielt keine Rolle. Das Paradox soll aber gerade abstrakt sein und bleiben, denn nur als Abstraktes kann es seine Funktion erfüllen, im Glauben bloß hingenommen zu werden. Der Lernende soll nicht das Paradox verstehen, sondern nur verstehen, dass dies das Paradox ist. Es geht beim Paradox nicht um denkende Erkenntnis der Wahrheit, als vielmehr um die Zustimmung zu ihm als Paradox. Zitat, es ist hier nicht die Frage um die Wahrheit davon, sondern ob man dem zustimmen will, dass Gott geworden ist. Hier ist evident, dass das Paradox die programmatische Vermeidung von Dialektik ist, weil das abstrakte Vorurteil einer Geschichtslosigkeit des Ewigen dasjenige geschichtliche Werden ausschließt, das christologisch gerade behauptet werden muss. Und nun einige Ausführungen zu dem Verhältnis vom Paradox und christologischem Dogma. Kierkegaards Begriff des Paradoxes stellt den Gegensatz von Gott und Mensch nur unvermittelt nebeneinander, um genauso unmittelbar seine Einheit zu behaupten. Durch diese abstrakte Einheitsbehauptung wird der Widerspruch aber stillgestellt, hypostasiert und absolut gesetzt. Der Widerspruch, der christologisch gerade als überwunden gilt. Das Paradox ist abstrakt, weil ihm jede genetische Dimension fehlt. Ist das Paradox von der schon in der alten Kirche verworfenen Vorstellung der Einheit von göttlicher und menschlicher Natur in Christus als zweier zusammengeleimter Bretter konkret zu unterscheiden? Betont nicht das Neue Testament selber einen genetischen Aspekt, Philipper 2? Ist das Paradox mehr als eine bloße Parathesis, die schon Kyrill von Alexandrien kritisierte? Ist das Resultat nicht zusammen mit seinem Werden erst das wirkliche Ganze? Man muss feststellen, dass schon das christologische Dogma von Chalcedon, 451, die Gott-Mensch-Einheit konkreter bestimmt, so sehr es zugleich falsche Genetisierungen abwehrt. Zwar scheint es, dass das Dogma sich nur negativ artikuliert, indem es falsche Simplifikationen ausschließt, das positive Mysterium aber unausgesprochen lässt und so als Mysterium hütet. Aber die Logik seiner Negationen enthält indirekt eine konkretere Bestimmung des Sachproblems, als es der abstrakte Paradoxbegriff leisten kann. Denn evidentermaßen dienen die beiden ersten Aussagen des Dogmas, asynchytos in confuse und atreptos immutabiliter, der Abwehr einer falschen Einheit. Sie sind gegen eine äußerlich partikuläre Einheit unvermischt und gegen Einheit im Sinne totaler Transformation unverwandelt gerichtet. Ihr gemeinsames Thema ist die Bewahrung der Differenz der Naturen am einen und selben Christus, henna kaiton auton Christon unum eundimque Christum. Die folgenden negativen Aussagen, adihairetos in divise und achoristos in separabiliter, wehren eine falsche Unterscheidung ab. Sie sind gegen äußerliche Zusammensetzung unzerteilt und gegen interne Auflösbarkeit ungeschieden und zertrennbar gerichtet. Ihr Thema ist die Bewahrung der Einheit in den beiden Naturen Christi, en duo physisin in duabus naturis. Man könnte sagen, das Dogma formuliert in einer Art negativer Dialektik die positive Aufgabe, Einheit und Differenz in ihrem unlöslichen Zusammenhang und in ihrer unaufhebbaren Verschiedenheit zu denken, ohne freilich mehr zu tun, als die Grenzen einer möglichen Lösung differenziert zu benennen. Geht angesichts des als bloßes Faktum positivistisch behaupteten Paradoxes das Denken abstrakt nur aus, so wird vom artikulierten Dogma her wenigstens der Umriss einer konkreten Aufgabe erkennbar, die Einheit als durch Differenz sich herstellende zu denken, sodass gerade die Differenz der Einheit dient und umgekehrt die Einheit nur als prozessuale Einigung der Differenz ist. Dann wären Resultat und sein Werden wirklich vermittelt. Dieses im Sinne Luthers, der einmal sagt, neque illa distinctio, quicquam impediat sed potius confirmat unitatem. Zweitens nun Dialektik bei Kierkegaard. Ich gebe ein paar beispielhafte Hinweise zur Dialektik bei Kierkegaard. Erstens, bekanntermaßen redet Kierkegaard sehr häufig von dialektisch und Dialektik. Dabei handelt es sich um einen dem spekulativen Denkklima seiner Zeit entsprechenden Sprachgebrauch, der eher als geistreich pointierter Redestil der Erhellung spannungsreicher, ambivalenter Phänomene im psychologischen, ästhetischen und existenziellen dient, als einer wirklich logisch-spekulativen Durchdringung. So ist zum Beispiel in der Krankheit zum Tode das vieldeutig schillernde, sich oft unter dem eigenen Gegenteil versteckende und schwer fassbare Wesen der Verzweiflung, deren Kennzeichen alle dialektisch sind, ein fruchtbares Gebiet derartiger dialektischer Rede. Freilich hängt dies mit den besonderen Verhältnissen des Selbstseins zusammen, die sich der normalen Logik entziehen und deren klare Unterscheidungen konfundieren. Zitat, im Leben des Geistes ist alles dialektisch. Ich kann dies weite Feld hier nicht weiter behandeln. Klar ist aber, dass Kierkegaard dabei keinen wirklichen Begriff von Dialektik als solcher formuliert. Zweitens, spekulativer Dialektik wirklich nahe ist Kierkegaard, wenn er das Sich-Setzen des Geistes als Setzen einer Synthesis beschreibt. Das heißt, das Sich-Herstellen von Einheit gerade als Ausarbeitung einer Unterscheidung, die zugleich ein Sich-Zurücknehmen aus ihr ist. So zum Beispiel im Begriff Angst, Zitat, in dem Augenblick, da der Geist sich selbst setzt, setzt er die Synthesis, um aber die Synthesis zu setzen, muss er sie zuerst unterscheidend durchdringen. Hier wird auch die Vermittlung des Widerspruchs als Synthesis gefasst. Ich übergehe einige Zitate, die das belegen könnten. Einen Begriff der so in Anspruch genommenen Dialektik von Widerspruch und Synthesis gibt Kierkegaard allerdings auch in diesem Felde nicht. Drittens, mir ist freilich eine einzige Formulierung bekannt, die genuin an Hegels spekulative Dialektik erinnert. Sie findet sich nur zweimal in der Krankheit zum Tode. Kierkegaard spricht da von dem Dialektischen, dass das selbst eine Synthesis ist, weshalb denn das eine stets das sich Entgegengesetzte ist. Das eine, das sich stets Entgegengesetzte. Das ist ein Satz, der könnte auch in Hegels Wissenschaft der Logik stehen. Das ist sicher noch keine Selbstexplikation im eigenen Gegenteil, wie sie bei Hegel gemeint ist, worauf Teunissen aufmerksam gemacht hat. Aber es ist doch eine bemerkenswerte Formulierung, wenn sie nicht nur eine Reflexionstechnik des subjektiven Denkens meint, sondern ein Sein des einen als an sich das andere seiner. Wenn das eine es selbst nur ist als auch sein anderes, dann steckt in diesem als eine dialektische Genesis. Jedes ist es selbst auch am Ort des jeweils anderen, das heißt, es hat die eigene Identität nur in konstitutivem Zusammenhang mit der Nicht-Identität. Es ist selbst nur im Widerspruch zu sich selbst. Das Als, das eine als sein eigenes anderes, gibt eine Einheit zu denken, die sich in wechselseitigem Übergreifen, das heißt als Artikulation einer Zweiheit, darstellt. So erzeugt sich die Zweiheit in ihrem Übergang in die Einheit stets wieder neu und die Einheit arbeitet sich als solche aus im Auf-sich-Zurückkommen aus Zweiheit. Leider hat Kierkegaard diesen Gedanken nicht herangezogen, um das Paradox des Gottmenschen zu denken. Aber von Kierkegaards präzisem Wahrnehmen und Formulieren dieses dialektischen Sachverhalts, das eine als stets das sich Entgegengesetzte, von diesem Wahrnehmen und Formulieren, gleichsam als eines Faktums, einer deskriptiv erhebbaren Verfassung von Selbstsein aus, ist es nur noch ein Schritt zu seiner logischen Durchdringung. Und damit bin ich bei meinem letzten Abschnitt, Hegels Dialektik des Übergangs. Dieser Schritt ist der jetzt unvermeidlich gewordene Schritt zum dialektischen Denken Hegels. Freilich werde ich mich in diesem Rahmen weder auf Hegels eigene Christologie einlassen, noch kann ich jetzt grundsätzlich sein Konzept von spekulativer Dialektik überhaupt behandeln. Allein möglich ist mir der Versuch, exemplarisch zu zeigen, inwiefern nach Hegel das eine an ihm selbst sein anderes ist. Mögliche christologische Konsequenzen daraus können hier nicht mehr gezogen werden. Ich versuche, einen exemplarischen Zugang zum Thema Dialektik über den Anfang von Hegels Wissenschaft der Logik. Die bekannte dialektische Einheit von Sein und Nichts. Hegel zeigt hier nämlich, anstatt diese Identität abstrakt als paradoxes Einssein zu behaupten, er zeigt, wie jeder dieser Gedanken an ihm selber schon sein Gegenteil ist, ihre Einheit also der sich bewegende Widerspruch von Sein und Nichts. Zunächst vorweg ein kurzer Überblick. Sowohl vom Gedanken des reinen Seins wie von dem des Nichts ausgehend ergibt sich für Hegel, dass keiner von beiden für sich gedacht und festgehalten werden kann, ohne nicht schon den jeweils anderen Gedanken mit sich zu führen. Denn wäre das Nichts gegen das Sein unterschieden, wäre es selber als Sein bestimmt und nicht nichts. Wäre umgekehrt das Sein vom Nichts unterschieden, das heißt nicht das Nichts, wäre es nicht mehr das reine Sein, sondern bestimmt und hätte das Nichts an ihm selber als zu ihm gehörig. Das heißt aber, im Vollzug des Denkens von Sein und Nichts als Unterschiedenen erweisen sich beide gerade nicht bleibend unterscheidbar, sondern immer schon dasselbe zu sein. Jedes wird von seinem Gegenteil unterschieden, eben dieses andere, so dass die Unterscheidung gar nicht festgehalten werden kann. Hegel formuliert nun, und darauf kommt es mir an, als Resultat die Einheit von reinem Sein und reinem Nichts als Werden. Zitat: Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das Nichts, sondern das ist. Halte ich für den dialektischen Kern von Hegels spekulativer Logik und erkenne ihm eine Schlüsselfunktion für das ganze Werk zu. Mit dieser dialektischen Wendung will ich mich im Folgenden noch etwas genauer befassen, denn sie enthält in Nuce die Bewegung des Begriffs. Für Hegel ist Dialektik die höhere vernünftige Bewegung, in welche solche schlechthin getrennt Scheinenden durch sich selbst, durch das, was sie sind, ineinander übergehen, die Voraussetzung ihres Getrenntseins sich aufhebt. Durch die eben zitierte Präzisierung nicht übergeht, sondern übergegangen ist, wird klar, dass solches Übergehen nichts Einfaches ist, wie etwa eine unmittelbare Verwandlung von einem in ein anderes, sondern es handelt sich um ein Übergehen, das zugleich übergegangen sein ist. Das heißt, ein Übergang, der auch kein Übergang ist. Genauer, es handelt sich um ein Übergehen als Aufheben des Übergehens oder auch eine Vermittlung, welche zugleich Aufhebung ihrer selbst ist. Dass das Übergehen nicht so sehr bloßes Übergehen, sondern zugleich übergegangen sein ist, das besagt, dass schon übergegangen sein ist inneres Moment des einfachen Übergehens selber. Übergehen in diesem dialektischen Sinn ist eine Selbstentzweiung. Das Sein des Übergehens ist ein sich von sich abstoßendes Sein. Übergehen als sich voraussetzen, als nicht übergehen. Sein als sich voraussetzen des eigenen Schonseins. Das Übergehen ist nur das Zu-sich-Kommen seines Seins als eines Schon-Gewesen-Seins, als Werden. Das heißt Vermittlung eines Unmittelbaren zu sich. Auch von der Unmittelbarkeit des Übergehens gilt, die Unmittelbarkeit ist eine Bestimmtheit, deren Aufgehobensein sie selbst ist. Das Übergegangensein ist nicht etwas zeitlich Zurückliegendes als vergangenes und abgeschlossenes Ereignis, sondern es ist die Selbstentzweiung des Übergangs selber. Ein Sein im Übergehen als zugleich schon nicht mehr darin sein. Also gilt, insofern dies Übergehen vorkommt, hebt es sich sogleich ebenso sehr wieder auf. Diesen Gegenstoß in sich selber vom Übergehen ins übergegangen Sein nennt Hegel Reflexion. Er ist die eigentliche Bewegung des Begriffs, das Lebendige zugleich von Übergehen und übergegangen Sein. Daher ist die Wahrheit des Übergehens von Sein und Nichts ineinander immer schon im Übergehen übergegangen Sein. Übergang ist das vergangene, aber zeitlos vergangene Sein, das Hegel auch Wesen nennt. Danach kann man beim Sein denkend nur so sein, dass man zugleich auch nicht mehr beim Sein ist, sondern beim Nichts. Das heißt, beim Sein sein, indem man bei ihm nur gewesen ist. Diese Logik der sich aufhebenden Vermittlung des Übergehens als übergegangen Sein ist, wie ich hier andeute, die Logik der Voraussetzung als Rückkehr zu sich, wie Hegel sie in der sogenannten Wesenslogik subtil entfaltet hat. Zu einem vollen Begriff von dialektischer Bewegung wäre diese Reflexionslogik als das zu sich zurückkehrende Voraussetzen seiner selbst zu entfalten, was jetzt nicht mehr versucht werden kann. Jedenfalls denkt Hegel die Bewegung, die, indem sie die Rückkehr ist, erst darin das ist, das anfängt oder das zurückkehrt. Und dies als Selbstbewegung schlechthin. Es dürfte einleuchten, dass hier der Versuch vorliegt, wirklich zu denken, dass das eine stets das sich Entgegengesetzte ist. Dialektisches Denken ist so der spekulative Mitvollzug des sich Aufhebens und Ineinanderübergehens der Denkbestimmungen. Das heißt, Denken der Bewegung des einander Widersprechenden. In solcher Bewegung des Widerspruchs selbst kann auch das starre Paradox Kierkegaards oder des Klimakus dialektisch genetisiert und das heißt vernünftig gedacht werden. Kierkegaard denkt die Logik der Entzweiung im sich Voraussetzen nicht ausdrücklich. Vielleicht ist er der Sache nach mit seinem Begriff der Wiederholung nahe daran. Für Hegel dagegen ist die Dialektik des sich Voraussetzens und in sich Zurückkehrens als das vergangene, aber zeitlos vergangene Sein auch temporal von Bedeutung, nämlich für das Begreifen des Verhältnisses von Zeit und Ewigkeit. Es scheint mir mindestens aussichtsreicher, von dieser Dialektik her das Dogma von Chalcedon zu entfalten, als das Denken nur bei der abstrakten Behauptung eines Paradoxes auflaufen zu lassen. Denn die Zentralfrage der Christologie ist die Frage, ob es eine Dialektik von Zeit und Ewigkeit gibt. Danke. Ringraziamo il professor Ringleben della sua relazione così densa, così stimolante, che ha aperto anche prospettive nuove, credo. Quindi grazie.